Das Spiel ist zu Ende, die Würfel sind gefallen. Doch Trübsalblasen gibt sich, lass die Tor knallen. Also lass sein, lass die Sonne wieder rein. Denn bei dir ist es dunkel, jedenfalls allen Anschein. So muss es nicht sein, es ist nicht der dritte Weltkrieg. Mach nicht die Pferde scheu, bevor ich zurecht bieg. Du hast alles verloren, ich sag noch nicht ganz. Du musst weinen, ich sag lach wie Nelson Manns. Doch du willst nicht hören, du bist ganz und gar taub. Keine Kampf, keine Schlacht, kein Wunder, dass ich dich ausraub. Kaum ist hat schon eine Tat in der Nacht wie am Morden. Ich bin dein Albtraum, bringe Kummer und auch Sorgen. Das 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Tag ein, Tag aus. Doch auf dem gibt sich ein Leben in Saus und Braus. Es wundert sich ein jeder, sich jetzt ein jeder. Du bist weich wie eine Feder, ich bin rau wie Leder. Das glaubst du nicht, kannst es einfach noch nicht fassen. Fassen sollst du es doch einfach nur passen. Du sagst, du wirst es schaffen, ich sag nie und nimmer. Du sagst, eine Frage der Zeit, ich sag, es wird noch schlimmer. Du sagst, du bist mir überlegen, ich sag jetzt nein. Du sagst, das Spiel ist zu Ende, ich sag, der Sieg ist mein. Wo ist die Lösung, wo ist der helfende Rat? Weißt du etwa nicht, warum ich dich gerade bat? Nein, du weißt nicht, nein, du hast wirklich keine Ahnung. Dann wird's aber höchste Zeit, hier ist nun die Mahnung. Du sagst, du wirst siegen, ich sag, du wirst verlieren. Du sagst, du willst es nicht, ich sag, du wirst es schon kriegen. So sicher ist Arm in der Küche, das ist jetzt klar. Ich stamp dich in den Boden, das Bar für Bar. Findest dich in der Notaufnahme wieder, so wird's jetzt kommen. Kill ich mit jeder Strophe, bin ganz und gar benommen. Denn meine Leid zeigt mich genau wie ein Beil. Das willst du sehen, bildst darüber selbst ein Urteil. Doch dafür ist schon zu spät, es ist schon 1:30. Bist verloren, bist am Boden, bin wie heiß Blei. Also setz endlich ab deine rosa-rote Brille. Lass uns endlich mal wissen, dein allerletzter Wille. Du sagst, du wirst es schaffen, ich sag nie und nimmer. Du sagst, eine Frage der Zeit, ich sag, es wird noch schlimmer. Du sagst, du bist mir überlegen, ich sag jetzt nein. Du sagst, das Spiel ist zu Ende, ich sag, der Sieg ist mein.